And kind of spooky. I have that feeling. Nervous. Wir schreiben das Jahr 2075. Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Manche sagen, sie sei erwacht. DarkSideJourney.de präsentiert Die Schatten der sechsten Welt. Der Audiogame-Podcast zum Pen-and-Paper-Rollenspiel Shadowrun in der fünften Edition. Eine Produktion von dieschattenspieler.de. Ziehst du die Hose wieder an, Jack? Läuft die Aufnahme schon? Ja, ja, läuft schon. Dann zieh ich die Hose wieder an. Du hast einen Ausschlag. Ja, ja. Ich habe auch Ausschlag. Oh nein, ich habe extra ein Würfelding mitgebracht, damit es nicht mehr so poltert. Würfelding. Würfelding. Ja. Würfel die Schüsse rein. Ich muss mal meinen Messing-Würfelding. Du nicht als Haft. Hast du nicht mal Stahlwürfel? Nein, aber ich habe heute einen gefunden, den wollte ich mir fast kaufen. Ja, es gibt also sechs aus Stahl, ja. Also normale Größe, total geil. Ja. Der war Hammer. Das kostet aber irgendwie 19 Euro das Stück. Irgendwie, jetzt gab es so eine Sammlung, also wie gesagt, so ein Würfelbecher mit auch, weiß ich nicht, für das Objekt so flutschig sein können. Ist denn dieser Würfelhersteller, der auch immer auf der Spiele ist, dieser riesige Hexer irgendwas oder was? Die haben auch eine riesige Auswahl, da würde ich mir mal ein paar neue Würfel holen. Aha. Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Irgendwann mit Hexagon oder so, glaube ich. Hexagon. Es gibt auch Shadowrun-Würfel, 12 Stück. Ich schon mal versucht. Da ist auf der 5 oder 6 das Shadowrun-Logo. No. Die hole ich mir. Achso. Da brauche ich nicht so viel gucken, weil ich einfach nur Würfel. Dann können wir auch die Arkham-Horror-Würfel nehmen, die sind genauso gebaut. Auch auf der 5 und auf der 6? Ja. Ich habe das tatsächlich noch nie gespielt. Steht immer noch bei mir im Schrank. Echt? Und mir fehlt, ja, aber mir fehlt ein Kartensatz, der bei meiner Version nicht dabei ist. Wir müssen mal wieder donnerstags, glaube ich, Arkham Horror spielen und den Ingo dann mal einladen. Ja, und bitte nicht mittwochs, weil dann muss ich nämlich moderieren. Wir sind immer donnerstags. Das ist gut. Nur seit ein paar Wochen nicht mehr. Rollenspielelemente, die habe ich mal am Anfang versucht hochzuhalten, das hat nicht geklappt. Das hat die anderen wollten immer nur metzeln. Kann man denn da metzeln? Stirbt man da nicht einfach? Ich habe nämlich schon einige negative Reviews gehört, die gesagt haben, ach, das ist überhaupt ziemlich. Also es hängt auch viel vom Zufall ab, ob man überhaupt das schafft oder nicht. Okay. Das ist ein bisschen Rogue. Also Game of Thrones gefällt mir da besser. Das habe ich auch. Aber jetzt zwei andere Spiele eigentlich. Echt? Heißt doch anders. Ja, aber es dauert ebenfalls etwa gleich lang. Ist das keine Alternative? Ja, aber das ist, da ist also ein bisschen mehr Dynamik drin. Wir haben auch schon nach 4 Stunden haben wir auch schon Arkham-Spiele abgebrochen, weil es zu lange dauert. Jetzt halt unter der Woche, wenn du am Wochenende sagst, dann kannst du auch bis morgens um 3 mal zocken, aber unter der Woche. Auf da wartet man viel, bevor man mit vielen anfängt. Ja. Ich hab das kein. Okay, wir sind zurück im Club, wenn ihr euch erinnert. In der Realität des Jahres 2070 steht ihr im Aufzug, allerdings auf deine Beschreibung, beziehungsweise wer erzählt eigentlich? Erzählt ihr gemeinschaftlich oder erzählt einer von euch nur flavortechnisch? Was? Die Erinnerung, wer erzählt die Nachricht. Ich, ich glaube, jeder, so wie das ist so. Und weißt du noch, da und so. Das okay, ist also Gemeinschaft. So, okay, als du dann sagst, zumindest sinngemäß, und dann bin ich aufgestanden, hab dem Doktor mit dem Defibrillator das Hirn gebraten, fällt hier Pam ins Wort und hat: Fuck, Jin, du hast dem Doktor einfach auf dem Dach und halb im Aufzug das Hirn gebraten, mit der aktiven Spinne, all den Kameras und den Luftlandedrohnen, die drumherum fliegen. Ja. Okay, und jetzt sind wir wieder in der Kampfrealität und ihr habt schon eure Initiative gewürfelt. Folglich sind wir mit Collateral mit 18. Ich fange an. So, Moment. Ich sterbe zuerst. So. Oh Gott. Oh, geil. Ich habe sogar einen passenden. Geil. Und später bitte noch von Command & Conquer hier, wie heißt der? I'm a Mechanical Man. Ja. Geil. Ja. Ich habe extra 80er Mucke rausgegeben. Habe ich vorhin im Auto auch gehört. Da lief Deepish Mode mit Master in Service. Ja, hier gibt es ja kein Stagant-Fans. Das ist alles nur Instrumentale. So, bitteschön. Ja, was möchtest du tun? Wie schaut es denn aus? Also ich habe ja die Frau an dem Gerät noch irgendwie. Nein, den Doktor, der doch jetzt gerade zur Seite wegkollabiert. Aber da war doch eine Schwester. Hat die nicht gesagt, zeigen Sie mal her? Nein, die stand neben. Also Moment, die Frage ist doch, wie weit ist es zurück zum Flugzeug? Um hier schnellstens rauszukommen. Lass mal ein paar Shadowrunner kaufen, die das erledigt wird. Subcontent. Falls du es übrigens nicht gesehen hast, ich habe im Forum außerdem auch noch einen Post zu den Midrunnern gemacht, die natürlich, je nachdem, wie viel ihr mit denen interagiert, noch mehr Inhalt bekomme. Dann muss ich ja noch mehr Sachen übertragen. Da stand drin, dass der eine selbstverliebt ist oder sowas. Ein Arsch ist. Das wusste ich schon vorher. Genau. Dass Hayes nicht unbedingt der Netteste ist, aber halt sehr kompetent. So, wir sind jetzt hier im Aufzug. Kann ich über diese Bahre hüpfen und mir die Schwester so krallen? Nee, klar. Hüpfen kannst du schon mal gar nicht. Ja, vielleicht springe ich ja drüber und kicke ihr so ins Gesicht, dass es stirbt oder so. Also ich versuche mal über diese Dings zu hüpfen und die so würgen von denen, weißt du, so einen coolen... Du möchtest einen... Hast du gerade schon gesagt? Was denn? Die hat doch noch gar nicht gemacht. So, du möchtest also über die... Ich würde gerne über die... Ah, ist das die Leiche, wo ich vielleicht einsinken kann mit der Hand, wenn ich mich drauf stütze? Mach das ruhig kaputt. Oh. Wir haben ja noch mehr davon. Ja, ich versuche das mal. Ich versuche mich mal irgendwie auf diesen Rand der Dings zu... Und dann so rüber schwingen, um die Schwester in so einen Würgegriff zu nehmen. Dann ist das deine erste einfache, wird dann halt für die Athletik bzw. Gymnastik. Gymnastik. Das habe ich nämlich. Schön. Genau. Dann machst du das mit dem passenden Ability Score dazu, was glaube ich in dem Fall. Agility ist, ja, ich glaube schon. 6, das heißt, ich habe 8 Würfel dann. Ja. Ist das nicht solche mit so Kreuzdingern, die man so zusammenfallen? Ja. Oh, wie viele Einsen sind das? Das sind 3 Einsen. 4 Einsen. Oh. Und kein Erfolg? Nein. Okay, also du stützt dich auf das geht exakt das, was Kollege auf der rechten Seite die Bahre kollabiert. Und, das, Gute ist, dass wir, das Gute ist, dass wir das definitiv überleben werden. Ja. Du polterst zu Boden. 6,0, 6,0, 2,4 ist das Schweiz. Braucht dringend diese Skills. Ja, und jetzt vorbei erstmal, ne? Hayes ist dran und Hayes guckt etwas irritiert. Also er steht halt hier hinten irgendwo, weil er ja nur mitlief. Und er greift nach seiner Fischetti Security und guckt, also wartet ab, was ihr tut. Also ist quasi kurz davor zu ziehen und wartet ab, was ihr tut. Jetzt haben wir Sniff mit 14. Wo stehe ich? Schaffe ich das bis zu der Dame? Ja, natürlich. Oh, nicht mehr als. Das war ein Wandläufer. Du kannst auch 12 Meter laufen. So. Da ich ja Killing Hands habe, würde ich gerne zu ihr rübergehen und Stun-Schaden machen. Dann brauchst du ja keine Killing Hands. Muss ich würgen, oder? Du schnappst dir deinen Unarmed oder je nachdem, was du eher als Waffending benutzen möchtest. Unarmed. Plus Agility. 12. Mhm. Und würfelst das. Das kann ich. 6 Erfolge, 2 Einsen. So, die Dame darf jetzt ausweichen. Ah ja, Reaktion plus Intuition. Okay, dann hat die Gute genau 5 Würfel, um dagegen zu würfeln. Ob sie ausweichen kann. Wie viele Erfolge hattest du jetzt? 6. Sie hat 3 Erfolge tatsächlich. Das heißt, du hast 3 Erfolge. Ja. Resultiert darin, dass du deinen Nahkampfschaden in Höhe deiner Stärke machst. Nicht dir geboostet, weil das hast du noch. 3. 3 plus Erfolge. Sind 6. 6, ganz genau. Das heißt, sie muss jetzt eine Schadenswiderstandsprobe machen, weil sie konnte nämlich noch rechtzeitig den Kopf wegnehmen, beziehungsweise sich so ein Stück nach hinten retten, als du mit flacher Hand in Richtung Schädel unterwegs warst. Heißt 2. Wie viel? Kriegst du noch 4, ne? Ja, richtig, kriegst die Dame noch 4. Das heißt also. Die steht noch. Die steht noch. Ach denn. Das war sehr toll. Das sah zumindest gut aus. Ich habe ja mit der flachen Hand vor den Kopf gehauen. Keiner hat gesagt, dass es bei mir nicht gut aussah. Es war nur nicht das, was ich machen wollte. Ich sollte mich nicht umtauschen. Umtaufen auf Clumsy Lateral. Gin! Mit seinem oder mit dem... Nimm den Zettel und papp den Arzt auf den Rücken. Welchen Zettel? Das war doch der Sinn der ihren Beschwörungsdings. Ja, aber er muss ja später Feuergarn werden. Also jetzt für die Schwester brauchen wir, glaube ich. Da kann er erst mal kämpfen, das kann er dann nachher machen. Was? Wozu seid ihr denn da? Lass da die arme Schwester einfach in Ruhe. Ich meine, der Arzt steht doch jetzt wieder auf. Also du bereitest Geschissel vor. Okay. Genau. Sparks flucht laut, rollt von der Liege und geht hinter der Liege in Deckung und tut Dinge. 12 Gin. Okay, die Krankenschwester ist dran. Sie schreit und versucht an dir vorbeizulaufen. Ne. Okay, du hast einen. Da gibt es doch dieses, du kannst intervenieren, wie heißt richtig, das? Richtig, genau. Da steht zumindest die Modifier dran. Intercept, minus 5, du kannst deine Initiative um 5 reduzieren, was deine Initiative auf 9 runtersetzen würde. Und hast du zwar keine zweite Aktion mehr, allerdings könntest du theoretisch jetzt eine Melee Attack out of turn. Bitte schön. Einmal Bekanntschaft mit meinem Ellenbogen. Close Line. In der Folge hast du 5, das heißt, du kannst 2 abziehen, weil sie versucht, runter wegzutauchen. Und du darfst mir Stärke 3. 3 plus 3. Nochmal 6. Okay, sehr gut. Dann widersteht sie jetzt damit. Und yeah. Ja, das ist dann einer. Und die Krankenschwester geht zu Boden. Ja, ich krieg seiner Wasser. Los, nein. Uff. Und die Krankenschwester knatscht mit einem fiesen Geräusch auf dem Hartplastikboden des Aufzugs. Ich hätte zwei Zettel mitnehmen sollen. Okay, Sparks sitzt in der Ecke und ist schwer beschäftigt. Also genauer gesagt in der Ecke. Er sitzt neben der Krankenliege, also quasi in den Seitenraum rechts und von der Liege runtergerollt und wischt jetzt gerade hektisch durch die Gegend. Fuck, fuck, fuck! Und flucht laut und die Kamera oben rechts, die im Aufzug installiert ist, und es tut sich nichts mehr und ja, die Kamera ist überladen offenbar, also sie geht zumindest aus. Die Tür zu, die Tür zu! Und er gibt eben halt Vector auf Comlink ein paar Anweisungen, wie sie mit den Drohnen draußen zu verfahren hat. Ja, Hayes springt in den Aufzug, hämmert auf die Tastatur und der Aufzug schließt. Läuft doch alles. Ich möchte dem alten Mann am Boden aufhelfen. Ja, ja, ich habe deine Hand mal auf. Ja. Möchte bin ich nicht der Älteste? Das kann gar nicht sein. Habe ich nicht als Ältesten gemacht? Ich glaube, du bist der Älteste. Collateral, möchtest du lieber auf die Liege? Nein. Geh ruhig. Oder kannst du wieder laufen? Geh ruhig ans andere Ende der. Das ist hier auch. Okay. So, was haben wir jetzt dann noch? Wir haben den komischen Feuergeist. Der ist noch nicht da, ne? Nein, der Feuergeist, der ist zwar da, aber im Astralraum. Und ich wollte diese alte Stinkeleiche ja gar nicht haben. Deshalb haben wir eine frische gemacht. Du brauchst ihn nicht. Ihr müsst gleich überreagieren. Ja. Die Krankenschwester killen. Ich finde ich furchtbar sowas. Zack. Die ist nicht tot. Die ist nur unmächtig. Das ist doch das komische Knackgeräusch. Naja, ja, ja, ist halt so ein Finger kaputt oder was. Wo steigen wir aus? Ja, mein Herr, fahrt ihr nur. Das ist das, ja, ich frag den. Wo haben wir denn drauf gedrückt? Sparks ist gerade beschäftigt. Auf der Tür. Anderen Hayes. Achso, Hayes. Wie fahren wir denn dann? Gar nicht. Genau, nur auf Tür schließen gedrückt und der Fahrstuhl setzt sich selbst in Bewegung, weil offensichtlich der Arzt schon irgendwas veranlasst hat. Ja, außerdem liegt der fiese Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft. Ich würde sagen, das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um zu wechseln. Nur wenige Minuten, nachdem dein Mitgefangener im Orderly-Rollstuhl an deiner Zelle vorbeigelaufen wurde, und dir Otto, der orkische Pfleger, deinen Tee gebracht hat, verlöschen kurz die Lichter deiner Zelle. Nachtschwarze Dunkelheit verschluckt dich. Da habe ich was dagegen. Nein, du hast nur, ich glaube, du hast, glaube ich, wirklich Nachtsichtdings. Nachdem deine Zelle in Dunkelheit getaucht worden ist, öffnet sich die schwere Sicherheitstür. Otto, der auf einen hochgewachsenen Elf von unbestimmtem Alter einredet und die typische Zug eines der örtlichen Wissenschaftler trägt, beträgt in Begleitung zweier Securities und eines weiteren Arztes seine Zelle. Ich sage Ihnen, Doktor, er hatte heute schon seine Session und seine Serotoninwerte sind definitiv zu hoch. Und die EEG-Amplitude, die er auf dir zuweisen kann, unter den Umständen können wir, ja. Wir brauchen dennoch jemanden, der für ihn einspricht. Doktor, er hat einen ROM-Faktor von über 7, das können wir nicht. Ja. Ich habe die Akte gelesen, Otto. Danke, sie werden nicht mehr gebraucht. Und er wedelt den Otto so aus dem Raum raus. Und der elfische Doktor steht, also asiatischer Elf, steht vor dir, spricht übrigens auch Chinesisch tatsächlich, steht vor dir, mustert dich von oben bis von zur Mitte bis unten und was? Das ist schon gut. Ja, das wird ausreichen. Können Sie ihn bitte, und eine Orderly-Drohne marschiert von hinten ein und die Sicherheitsleute nicken auf die Orderly-Drohne. Da muss ich dem Doktor doch erstmal sagen, du spitzohriger Pisser, was willst du hier? Ich habe Ruhestunden. Er ist kurzfristig irritiert. Die musste kurzfristig verschoben werden, sie haben einen Termin. Ich wüsste nicht, dass ihr das mit meiner Sekretärin abgesprochen hättet. Die ist leider im Urlaub, da habe ich ihre Memo nicht bekommen. Ist ein lustiger, oder? Und während Otto immer so in den Raum aus der Zelle rausgeht und dann immer so am Rand steht und so 43. Und zeigt dir immer so mit der Hand, geht klar, wird schon. Ja, also, ja, da kann ich gut wenig aktuell tun, außer mich zu fügen. Mhm. Und man packt dich in den Laufstuhl und macht sich durch die Gänge auf den Weg in Richtung unbekanntem Ziel. Und jetzt kann ich euch nämlich, weil ich das nämlich jetzt richtig gespeichert habe, nehme ich die fiesen, metallenen Gänge zeigen, hoffe ich. So, bitteschön. Das sind die Gänge. Nice. Bisschen wie bei Dings, ne? Und diese Runen. und diese roten Informationsdinger, das sind diese Anweisungen auf Chinesisch, Englisch und ja, das müsste Chinesisch und Englisch müsste reisen. Also Hahn kann und, ich und, beides. Da kann man zu dritt nebeneinander stehen, während man schießt. Das ist diese Farben. Ja, ja. Können wir erstmal so richtig hochwerten. Ich habe diese Ware ja schon mal auf den Boden gelegt, dann können wir die nur noch rausschieben als Deckung bringen. Genau, so also klapp. Du bleibst da drauf liegen und wir schieben dich an. Das ist geil, ja. War das nicht in dem einen Hardboiled-Film mit Chow Yun-Fat, wo der auch so ein Krankenhaus stürmt, da ist er doch auf so einer Liege. Dann läuft er auf so einer Liege, ja, springt auf so einer Liege mit so zwei Maschinenpistolen. Ja, aber ja, die ist nicht zusammengeklappt. Nein, die ist... Jetzt reit er nicht drauf. Du reibst noch rein, ja, ja. Und der saß auch nicht auf einer Leiche in der alten Dame. Ja, ja, die habe ich allerdings nicht mitgebracht, da habe ich keine Excuse. Ja. Die habe ich das, das nicht, meine Schuld. Die habe ich auch nicht mitgebracht. So, man schiebt dich jedenfalls, beziehungsweise lässt sich mitlaufen, in einen der Untersuchungsräume. Du hast tatsächlich keine Specs aufgekriegt, also du kannst dich grob orientieren. Und man schiebt dich in eine von drei Zellen, an denen du vorbeiläufst. Es gibt quasi so eine Art Mittelgang. Links ist eine Art Büro, würdest du jetzt mal sagen, mit so, einer Sitzgruppe arrangiert. Und gegenüber sind drei Zellen mit Glasscheiben davor. In Zelle 1 siehst du eine Person, die dir nicht bekannt ist. Trägt allerdings so einen klassischen Harness, die er halt anhabt, beziehungsweise trägt noch eine Hose dazu, die aus der AIQS-Abteilung kommt. Also das sind die, die quasi noch nicht als Technomancer diagnostiziert sind, sondern einfach nur normale Kranke sind. Und hat aber auch schon so einen Patch auf dem Anzug drauf, der ihn als 34 auszeichnet. Da hat übrigens der Zahlendreher beim letzten Mal. Und in der mittleren Zelle siehst du den Asiaten, der gerade an deiner Zelle vorbeigekommen ist. Scheinbar scheint sie nicht darauf zu reagieren, denn das Glas scheint verspiegelt zu sein, denn sie gucken sich eben halt nur um. Beziehungsweise sitzen eben mal auf so einer Art, ja, einfachen Stahlstuhl, so ein Aluminiumgestell. Hm. Und du wirst in Kammer 3 geschoben. Ja, Kammer 3. Der Tor 3 ist immer der Zunk. Ja. Das habe ich gerade mit der Pizzeria, haben die das gespielt. Die haben mal so einen uralten Sender gehabt und die haben das mit dem Zong gehabt. Was? Hier aufs Ganze? Ja. Das läuft noch? Nee, das war eine Wiederholung. Das sah man an den Leuten und der Kleidung. Geil. Geil. Mit Jörg Träger, dem alten Walross. Oh, geil. Das kann auch sein, das Büro gegenüber sieht so aus, also so voller technischer Zubehörteile und seltsamer. Die drei Kühlschränke auf der rechten Seite. Ja, das sind Serverschränke. Und so technischer Gerätschaften. Und stopft dich dann eben also in diesen Raum rein, macht dich aus dem Rollstuhl los und du kannst aufstehen und stehst eben in dieser Zelle. Und wie du schon vermutet hast, ist die Scheibe gegenüber von dir verspiegelt. Und du hast so ein Panel vor dir stehen. Also etwa hüfthoch und da ist so ein, ja, es ist nicht unbedingt ein Comlink, aber es ist zumindest so eine Tastatur, plus ein kleiner Digitalbildschirm und ähnliches dran installiert. Eine Security-Typ hält ihm noch so ein Headset hin. Und nehme ich das? Mhm. Der nickt und... aber ich setze das noch nicht auf. Der elfische Doktor sagt irgendwas auf Chinesisch und die Tür schließt sich. Uff. Ja, du stehst in einem geschlossenen Raum mit einem Comlink, Matrix-Interface, wie auch immer es ist. Dann würde ich gerne einen Perception-Test machen. Mhm. Ob ich mit dem Ding irgendwas anstellen kann. Beziehungsweise, ob ich es überhaupt wahrnehmen kann. Nee, auf der... Also tatsächlich, du brauchst noch nicht mal einen Test für machen. Die Matrix-Wahrnehmung hast du ja auch immer noch aktiviert, auch wenn eben nach 5er-Regeln man ja theoretisch alle aktiven Knoten in 100 Meter automatisch sieht, in Anführungsstrichen. Folglich gilt das auch für einen Technomancer, aber es ist nur gähnende Matrix-Lehre. Es ist offensichtlich noch nicht an, sollte es denn tatsächlich ein Broadcasting-Signal sein. Und du hast eben halt diesen Stahlstuhl, also eine Aluminium-Konstruktion. Sehr unbequem, aber funktioniert. Dann schmeiße ich erstmal das Headset in die Ecke und setze mich auf den Stuhl. Ja. Die Scheiben wechseln von verspiegelt auf durchsichtig und ihr blickt in den gegenüberliegenden Raum. Also dieses wunderschöne Büro mit den Sitzecken und so. Und mehrere Anwesende versammeln sich, nicht der gute Herr Doktor, allerdings mehrere andere. Also von Wissenschaftlern hast du auch schon mal ein paar gesehen, die bei EEG-Scans und Ähnlichem anwesend waren. Und aus dem Headset hörst du leichtes Knacken. Ich mache weiterhin gar nichts. Okay, hervorragend. Ach, danke fürs Wissen. Gut. Okay. Das schon mal nicht. Ja, dann kriegt er das schon mal nicht. Okay. Gegenüber betreten mehrere Leute den Raum. Unter anderem ein, ja, so etwa 1,65 großer Asiate in einem maßgeschneiderten Konzernanzug. Ruft sich um, mustert den gegenüberliegenden Zellen, nickt nett, unterhält sich, das hörst du natürlich nicht, unterhält sich kurz mit den anwesenden Ärzten und hinter ihm treten zwei in schwarz und lange Ledermäntel gekleidete Herren mit Aktenkoffern und so, ja, sind quasi in den Kopf eingelassene Sonnenbrillen. Also sind quasi so, ja, so eine Art Cyberaugen, die immer quasi komplett in den Kopf eingelassen sind, einmal um den Schädel rumgehen. Glatze, ebenfalls Asiaten. Und du hast doch hier, hast du nicht Konzernsicherheit? Ja. Ja, dann mach doch mal einen Wurf drauf. Ja, 6 sogar. Mhm. Plus Konzernsicherheit ist, glaube ich, Intuition soweit. Schreibst du, dann sind das 12. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum du dieses Wissen hast, musst du mir übrigens auch nochmal erzählen. Aber du bist ja... Das erst nachher. Genau, in Retrospektive war dir in diesem Moment klar, sagst du zumindest zur anwesenden Gruppe. Damals wusstest du es natürlich noch nicht, allerdings jetzt ist dir völlig klar, dass das Mitsuhama Computer Technology Ninja Bodyguard Assassins sind. Ninja, also für ihn lernen wir sie. Wahrscheinlich gar keinen. Die werden aufgetaut, wenn sie benötigt werden. Also es sind halt Hochelite-Sicherheitsleute. Mhm. Haben, wie gesagt, so einen schwarzen Aktenkoffer in der Hand, schwarze Ledermäntel an und diese in den Kopf eingelassenen digitalen Kontaktlinsen, diese Visorband-Dinger. Und stehen völlig ausdruckslos mit nichtssagendem Gesicht und starren einfach nur ins Licht, beziehungsweise in eure Zellen. Positionieren sich eben halt genau hinter diesem Herrn, der sich in einen großen Ledersessel niederlässt, den man halt so dahin schiebt. Und du bekommst den Eindruck, dass der Herr, also aufgrund des Geschiss, was um den gemacht wird, offensichtlich wichtig ist. Und alles mögliche Leute wuseln um ihn herum und man redet mit ihm, man redet auf ihn ein, drückt ihm irgendwelche Digital-Displays in die Hand, schiebt also mit den üblichen Matrix-Gesten Dinge zu ihm rüber. Er nickt das alles so ab und wedelt und lässt ihn mitteilen, also auf nonverbale Art und Weise, dass er auch keine Lust hat, sich mit dem zu beschäftigen und wegen etwas anderem hier ist. Man setzt ihn halt, streckt die Beine aus und setzt sich mit eiskaltem Blick euch entgegenstarrend. Aufgrund der Distanz kannst du nicht ganz sicher sein, wen er genau anguckt, allerdings zumindest grob in eure Richtung. Über Headset meldet sich eine Stimme. Die hörst du. Dann nehmen wir mal das Headset aus der Ecke und hören mal zu. Ja. Hättest du schon vorher aufgehabt, hättest du mitbekommen, was sie gesagt haben. Der hat nämlich das Mikrofon schon offen, die Trottel. Ja. In dem Moment, genau, jetzt fällt dir auf, dass das Headset offenbar kabellos ist. Also du merkst Haufen eines Datenstroms. Die Wischgesten von eben habe ich auch wahrgenommen. Richtig, genau. Die Frage ist nämlich, ob ich durch diese wunderbare Licht-an-Licht-aus-Glasscheibe wahrnehme, was auf der anderen Seite passiert. Das Problem ist, sie sind isoliert. Das stellst du fest. Also du merkst, dass dahinter Aktivität ist. Allerdings ist sie offensichtlich gewebt, die Glasscheibe. Früher hieß das Wi-Fi-Tapete, das ist also die blockt quasi Sendung. Mittlerweile erhöht sie den Noise-Wert, also den Lag-Wert, der Matrix ist. Ja, sie sind quasi so Blei-Fan. Das ist bestimmt so ein Hütchenspiel. Ne? Auf der anderen Seite, wenn die Scheiben jetzt schwarz, dann müsst ihr drei die Räume teilen. Wo ist der Zwerg? Ja, ich würde gerne. Such den Zwerg! Ich würde gerne schauen, ob ich mit dem Headset interagieren kann. Oder auch darüber hinaus eventuell jemanden erreichen kann. Also theoretisch könntest du da darauf zugreifen. Ja. Dann wen möchte anrufen? Wenn wir das probieren. Ja, was möchtest du tun? Pizza? Also ich finde es ein bisschen affig, jetzt ein Sprite in ein Headset reinzukompilen. Zumal ich das vermutlich auch noch gar nicht so richtig kann. Ja, ich würde erstmal versuchen, ob ich das Headset hacken kann. Also du projizierst dann in das Headset rein und du stellst fest, dass es lediglich quasi eine Comic-Verbindung ist. Also das ist ein Zugriff, beziehungsweise One-Way-Verbindung, die halt aus dem gegenüberliegenden Raum kommt. Okay. Aber Kann ich über das Headset nicht versuchen, im gegenüberliegenden Raum das Mikrofon einzuschalten? Dramatisch. Also du kannst problemlos sprechen, du hast so ein Headset, also so ein Mikro da dran. Eigentlich, du kannst quasi nur mit dem, also es ist quasi so ein Mikrotransceiver, also du kannst über das Headset nichts anderes zugreifen. Hm. Dann bringt mir das Headset ja nicht so wirklich viel. Ärgerlicherweise. Aber ich lausche mal dem, was da kommt. Auf Englisch. Schickt man nicht an. Guten Abend, 43. Sie wurden kurzfristig ausgewählt bei einer Raumspektrographie zur Bestimmung Ihres Grünbaumfaktors teilzunehmen. Sie werden in einer simulierten Matrix-Umgebung mit Ihren Fähigkeiten im begrenzten Maße mit einer simulierten Matrix-Umgebung interagieren. Keine Bange, wir wissen um die drastischen Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihren geistigen Zustand, sollten Sie mit der wirklichen offenen Matrix interagieren müssen. Wir sind uns dessen bewusst und werden niemals dieses Risikos aussetzen. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie haben drei Gefährten bei sich, die ebenfalls mit der Matrix interagieren können und Sie werden mit einem simulierten Host mehrere Aufgaben zu erledigen haben. Ja, worauf wartest du noch, du Affe? Das Mikrofon geht aus. Okay, ihr sitzt im Aufzug, beziehungsweise steht oder hockt oder liegt auf toten Körpern. Ich stehe schon wieder. Ja. Frag dich, wie lange. Ich stehe ja mit meinen Waffen rum. Ich finde, du hast ja auch lange genug gelegen. Ja, Powernapping ist das. Powernapping. Sparks steht auf. Ach, hält sich den Kopf. Fuck! Jin, wenn du sowas nochmal probierst. Dann gib mir übrigens vorher 2 Sekunden Vorbereitungszeit, damit ich mich diese ganzen scheiß Kameras hier drum kümmern kann. Ich glaube, ich habe es geschafft, jeden Feed auszublenden. Bei den Drohnen draußen bin ich mir nicht sicher. Vielleicht kümmert sich Vector darum. Eventuell haben wir jetzt ein Problem. Also, wir sind auf dem Weg in die 16. Etage und er guckt Hayes an. In Ordnung. 16. Wo sind wir jetzt? Ich werfe mal so einen kurzen Blick auf den Statusanzeiger. 28. Okay. Und Hayes hat auch direkt auf Knopf 16 gedrückt. Wie steht der Hester? Hat er eine gezogene Waffe? Oder? Ja, der steht einfach locker da, hält also die Hand auf dem Holster. Brauche ich auch keine. Gib mich dich, Tor. Der ist ja umgefallen, oder? 2 Sekunden vor. Scheiße. Du hast auch keine 2 Sekunden vor. So, das heißt, hat raus, weiß noch keiner jetzt was, ja? Also dabei kriegen Sparks an, ja? Ja, okay. Ich konnte nicht viel mehr machen, als die Kameras blind zu kriegen. Also. Die Spinne wird zumindest wissen, dass jetzt 4 Kameras ausgefallen sind. Und das alles gleichzeitig. Also zumindest dürfte sie... Der Aufzug wird dunkel. Nicht gut. Was zum... Und ihr steht im Dunkeln. Keine Notbeleuchtung. Doch. 2-3 Sekunden später macht sie... Eine geile Sache. Gelb-rote Notbeleuchtung. Und die Kamera ist aus, ne? Die Kamera ist kaputt. Ah, das ist gut. Mach mal ein Ausstiegsloch. Zeigt er noch was an? Nein. Da ist der Tür. Wir hängen zwischen 2 Etagen vermutlich. Oder irgendwo. Haben wir denn irgendwo eine Luke oben? Ich guck mal direkt die Decke an. So. Nö. Zieh doch erstmal die Tür auf. Oder frag doch mal. Gibt's da einen Knopf für Konzernsicherheit? Hilfe! Hilfe, ja, natürlich. Es gibt natürlich eine Hilfe. Ich habe drei. Es gibt natürlich einen mechanischen Hilfeknopf. Wir haben Verletzte. Wir stecken fest. Wir schalten noch Hilfe hoch. Wahrscheinlich tun das allerdings auch alle, also wie gesagt, sie haben offen gestanden, tun es gerade alle anderen Aufzüge ebenfalls, die zumindest unterwegs sind. Dann lass uns doch den Feuer. Ich soll einen großen übernehmen. Mach mal nicht an. Ich kann auch versuchen, die Tür aufzubringen, aber das ist halt laut. Hier, hey, so alter Klugscheißer, du hast doch immer einen Plan. Was machen wir denn jetzt? Ich habe nicht mit einem, also offen gestanden, ich habe schon zumindest einen Stromausfall kalkuliert, einige Zeit später, als wir es jetzt erleben. Weiß nicht, gerade irgendjemand nach einer Klappe gesucht, denn er guckt sich so nach oben um und pöckt so gegen die Decke mit seiner Wumme. Also vermutlich ist unter der Deckenverkleidung tatsächlich so eine Klappe. Aber er guckt sich nach rechts um Sparks. Wie lange sitzen wir hier fest? So wie das momentan aussieht, knapp 10 Minuten eventuell, je nachdem, wann hier der Strom wieder da ist, beziehungsweise alle Notstromgeneratoren angeschaltet sind. Und der gestikuliert so nach oben. Zumindest haben wir eine gute Nachricht. Wahrscheinlich wird die Spinne das Ausfallen der Kameras und der Drohnen höchstwahrscheinlich diesen Stromausfall zurückführen. Ja, wir können ja trotzdem besser, wenn wir unterwegs sind, wenn gerade Stromausfall ist. Also sollten wir die Zeit nutzen, finde ich. Also lass uns doch mal gucken, ob wir die Klappe auf den Kreis kommen. Ja, Leute, Sparks hält die Hand hoch. Hallo. Ich habe gerade über das Comlink des Doktors eine Anfrage der Spinne gekriegt, ob die Verletzungen wichtig sind und ob wir direkt umgeleitet werden müssen. rumgelaufen. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, wir wollen jetzt Energie haben. Klar. Die Energie des Aufzugs flackert wieder an und das Panel ist wieder da und volles Programm. Das normale Licht geht an. Und ihr setzt euch in Bewegung auf dem Weg in, den Stock, in Richtung Stockwerk 1. Also Erdgeschoss. Wie jetzt? Wir wollten nach 16. Der hat euch also auf Halt da bei 16. Ja, wie gesagt, er hat euch eben halt in Richtung Notaufnahme dirigiert. Ach so. Daher. Ja, da weil Sparks okay. Halt immer das Comlink des Arztes ja. Informiert. Und ja, bumpf. Okay. Und ihr bleibt auf 16 hängen. Nice. Komme ich an die Tür für von 17 ran? Ja. Könnte ich ja da aussteigen und andersrum laufen. Zum Beispiel. Kannst du machen. Treppen. Wir gucken mal, die Tür muss doch aufgehen. Nee, momentan noch nicht. Dann, ich versuche mal, die Tür dann aufzumachen. Einfach, ich gehe mal hier raus. Kann ja nicht schaden. Nur Stärke? Ja. Wir nehmen einfach die Schwester als Erfolg. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Ja, also du kannst zumindest durchlinsen. Ja, das möchte ich gar nicht. Ja. Ist keiner da. Verwaltungsgänge. So wie zumindest wie es aussieht. Und so eine komische Mündung. Ja. Und so eine komische Mündung. Ja, gut. Anfrage über das Doktors. Er fragt, warum wir auf Etage 16 gehalten haben. Ne, guckt euch Fragen an. Also ich bin raus, ich versuche die Tür. Ja. Was ist denn eigentlich auf der 16? Auf der 16 ist um die Sicherheitsetage und ähnliches. Also Sicherheit, Asservatenkammer, das was eben halt so an medizinischen Lager, so ein Kram. Also alles Verwaltungsteil. Also so von 20 bis 15 oder so. Sag doch einfach über das Kommentar der Schwester Bescheid, dass der Doc gerade schwer beschäftigt mit dem Wiederbeleben ist. Okay, kein Problem. Wie gesagt, gut, dann, also wir haben medizinischen Notfall, müssen die halten. Genau. Okay. Mhm. Geht nicht anders. Okay, ja, die Tür öffnet sich. Ich springe raus. Was sehe ich? Ja. Du stehst in einem völlig seelenlosen Bürotrakt. Links, rechts Büros mit so Nummern und Namensschildern an der Tür. Hinweise? Ja, eine Karte. Also wie gesagt, unser ist es. Wo müssen wir hin? Ach, ich gehe einfach zur Seite. Hayes, geh mal vor. Okay. Hayes nimmt euch dann an der Hand und okay, was macht ihr mit den Leichen? Lass doch jetzt mal langsam fertig sein. Ja, ja. Möchtest du, dass der Arzt aufsteht? Natürlich. Du hast ja schon deine Beschwörenprobe gemacht. Wir nehmen jetzt einfach mal die Probe, die du für den Toten gemacht hast, einfach mal für den Arzt. Die Kreatur, um es jetzt mal so auszudrücken, erhebt sich. Ah. Dampft die aus den Räumen zum Feuer? Nee, also sie hat eben halt komplett verbrannte Seiten des Gesichts eben halt durch die... Was denn? Ja, also er hat ein bisschen gelitten und so. 400. Ja, so. Und er steht eben so sehr Vitor-mäßig vor dir und starrt dich eben aus toten Augen an und in seinem Inneren brennt eine kleine Flamme. Elektroschocker für 400. Wuff. Nicht Hedgelimmer, der ist ja niedlich. Ja dann. Du bist ein Freak, echt. Das geht gar nicht. Was? Das geht gar nicht. Also ihr... Alles in game. Alle, die da sind, sehen eben also, wie die Kreatur so die Hände hebt und eben also die Hände ballt und so Flammenauren um die Hände flackern. Dies wird ausreichend sein. Und lässt so die Hände sinken. So ein 1,61 großer asiatischer Doktor mit verbrannten Schläfen steht jetzt eben vor euch und also Flammenauren umspielen seine Hände. Und er lässt so die Hände sinken und steht jetzt eben ja, etwas abwesend und sichtlich anderweltlich. Also das ist so eine Art Aura pulsiert um ihn. Ach, das ist immer wieder erhebend. Klasse, klopfst du auf die Schulter. Das ist super. Wenn er eben gerade auf die Schulter klopft, komme ich wieder nach unten gesprungen. Gut. Und Hayes nimmt euch mit in Richtung Sicherheitsabteilung. Cool. Wir gehen aber ganz normal, ne? Nur um das ja, natürlich. Klar. Schieben wir die Bahre noch mit uns? Ja, wir können die Bahre in die Tür schieben, dann geht der Aufzug nicht zu. Die Frage ist jetzt halt, wie ihr da jetzt rumlauft, weil wenn ihr jetzt Maschinenpistolen und Sturmgewehre schultert, dann hat Sparks Bahre. Schon wieder eine Menge zu tun. Nein, wir gehen da nochmal in Begleitung des Arztes. Ja, richtig. Ja, aber vielleicht sollen wir trotzdem noch. Sind die Kameras wieder an, dann heißt das? Ja, natürlich, also im Aufzug nicht, die ist kaputt. Nee, aber in den Flur. Aber natürlich, ja, sicher. Dann soll sich vielleicht noch einer auf die Bahre legen, nicht dass auf einmal alle laufen und wir leeren Bahre. Wer legt denn auf die Bahre? Wer hat denn da eben gelegen? Der Sparks kann das doch machen. Ja, Sparks legt sich gerne wieder auf den. Sonst haben wir ja noch eine Leiche. Ja, Collateral hat er eben auch schon drauf gelegen. Ich möchte ihn nochmal erwähnen. Die auf der Leiche. Und legt mal die Krankenschwester so, dass man die nicht von der Kamera aus dem Gang sieht. Was? Ihr müsst sie ja unbedingt umbringen. Legen wir die Krankenschwester auf die andere Bahre. Ohnmächtig. Wir legen die auf die andere Bahre, neben Trags, also auf die, ne, und damit wir die dabei haben, damit die keiner auch ohnmächtig im Aufzug findet, legen wir die auf die Bahre, die Krankenschwester. Okay, und was macht er mit den toten Bettlerleiche? Die nehmen wir mit. Auf der anderen Bahre. Aber warte. Das wird ein bisschen. Halt, stopp! Mir fehlt eine Bahre! Nein, wir nehmen den Bettler mit und die Tussi in grundlegende Mathematik. Nee, wir nehmen auf die Schwester und die Leiche mit auf den Bahren. Das ist ein Doppel? Das ist eine dicke Schwester. Wie geil ist das denn? Ja, warte mal, beide. Ja, lass uns die doch stapeln, sagte er. Was wiegt der noch? 50 Kilo? Okay, 50 Kilo, ups. So. Ja, das ist ja, ja gut, er kann nur hochheben, aber das ist doch... Du musst nur kurz den Finger hier drüber halten. Welches Team bist du eigentlich? Du musst ihn ein bisschen fixieren. Der wiegt vielleicht 50 Kilo im besten Fall. Kurz vor dem Element. Wir werden müssen vor dem Element. Ja. Gut, und dann gehen wir mit der Ware und da haben wir die Waffen und den Rest chemisch. Okay, gut, wunderbar. Dann gehen wir jetzt hin. Tor 3. Tor 3. Ein Feed öffnet sich, also ein Host. Die warmen, liebevollen und vor allen Dingen vorhandenen Matrix-Signale umspülen dich. Du kannst dich theoretisch in VR versinken, wenn du möchtest. Das würde ich gerne tun. Du betrittst einen digitalen Raum, der nun ja als Spiegelbild dessen gehalten ist, in dem ihr euch befindet. Nur allerdings ähnelt einer eurer Zellen. Allerdings ist es noch spartanischer eingerichtet, weil es keinerlei Einrichtung und kein WC-Loch an der Wand gibt. Mit dir ebenfalls anwesend ist die Persona von 17 und von 34. Dingchen. Ja. 34 Persona ähnelt einer griechischen Statue. Nur abgesehen von fehlt Arme, fehlt Kopf oder ähnliches ist die eben halt vollkommen vorhanden. Das ist quasi eine idealisierte Darstellung eines Athleten in starkem Kontrast zu seiner normalen Erscheinung. 34 ist ein dicker, untersetzter, würde ich jetzt mal sagen, Nordeuropäer. Mit Halbglatze, ich kann ihn dir sogar zeigen. Nee, gar nicht wahr, nicht mit Halbglatze, sondern doch, er hat wohl eine Vollglatze. Und ja, seine Matrix-Persona spiegelt das in keinster Weise wieder. Das ist eine in Marmor gehaltene griechische Statue von 17, dessen Persona ist erschreckend minimalistisch. Also es ist einfach nur eine weiße, völlig konturlose Person. Ja, ist ein bisschen größer als der Durchschnitt, also etwa so 2,50 Meter im Vergleich. Hm. Wie siehst du denn in der Matrix aus? Da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber. Ich kann das ja jederzeit auch ändern. Natürlich. Dann nehmen wir erstmal eine schwarze, freischwebende Kugel. Ich glaube, es muss immer als Persona erkennbar sein, aber ladida, meinetwegen. Also mit einem etwas zylindrischem darunter, okay. Aber die Kugel freischwebend über dem zylindrischen. Finde ich gut. Ein privater Chatkanal zu euch öffnet sich. Dann lesen wir mal mit. Tatsächlich kommt der, das stellst du jetzt schon fest, in der virtuellen Realität des Raums von 17. Und überträgt ihr, lasst euch nichts anmerken. Ich hoffe, diese Leitung ist sicher und sie können dies nicht mitlesen. Du stellst fest, dass es tatsächlich über eine technokinetische, in Ermangelung einer bis dato besseren Bezeichnung, Leitung kommt. Wir haben Besuch. Der Asiate in der Mitte plus seine zwei Bodyguards. Beide Bodyguards haben versteckt operierende Comlinks. Sie haben sich offensichtlich nicht an die Anweisung gehalten oder haben sie nicht gesehen, dass sie die Comlinks ausschalten sollten. Das habe ich mitbekommen, als ich angeliefert wurde. Wir folgen ihren Anweisungen. Ich habe einen Plan. Bitte seid vorbereitet. Dann schicke ich erstmal zurück. Okay. Muss ich jetzt schon was über den Plan wissen oder gibt es nicht leider nachher? Ich denke, wir müssen improvisieren. Ich werde dafür sorgen, dass wir Zugriff auf die Comlinks der Bodyguards erhalten. Von da aus stellen wir sicher, dass wir Zugriff zum Rest des Netzes bekommen. Wahrscheinlich müssen wir improvisieren. Ich könnte mir vorstellen, da assistieren zu können. Von 34 kommt hingegen gar nichts, der schweigt gut, komplett. Ähm, Was kann ich denn über ja, nicht-invasives tun, ohne dass ich bemerkt werde? Aktuell vermutlich gar nichts. Du hast ein paar Kinofilme nach schon. Ist ja noch nicht offen. Also einige Sekunden später, wenn du noch grübelst, erscheinen einige einfache Icons in der Matrix und man bittet euch, damit zu interagieren. So ein Tutorial. Ja. Den Kopf nach links. Quasi, sowas in der Richtung. Also das virtuelle Äquivalent davon, wir sehen mal, davon begeistert bzw. fasziniert sind und halt ergründen wollen, respektive den anwesenden Asiaten zeigen wollen, wozu die Herren und Damen bzw. anwesenden Herren in der Lage sind, ohne ein Comlink zu benutzen. Also ihr sollt damit interagieren, ihr sollt eine Datei aufmachen, ihr sollt die Datei verändern. So vollkommen einfache Matrix-Aufgaben gewissermaßen. Also so einfach nur Dinge anklicken. Und dennoch, auch wenn das alles sehr ja, grundlegende Matrix-Interaktionen sind und zugegebenermaßen der Datenstrom auch nicht unbegrenzbar ist, ist das Gefühl, dennoch sich in einem virtuellen Raum zu bewegen, was du halt mal sonst nicht wirklich kannst. Du hast eben halt im besten Fall mal diese ROM-Tests gemacht, wo man kleinen Roboter-Drohnen Spielzeuge quasi nur interagieren konnte, ist es halt schon nach jetzt nunmehr, was weiß ich, 4 Jahren knapp, ein Gefühl, das du vermisst hattest. Möchtest du irgendetwas tun? Ja, diese 2 Bodyguards. Ja. Was haben die denn für Personas? Die sind nicht zu sehen. Sind nicht zu sehen? Ihr habt eben halt, der hat die gesehen, beziehungsweise wahrgenommen, als er halt angekommen ist. Ah, okay. Also ihr spekuliert wohl da drauf. Beziehungsweise ihr könnt euch noch konstant... Das heißt, die sehen mich aber aktuell auch nicht. Die sehen mich halt auf dem Matrix-Bildschirm. Also wie gesagt, die werden eben halt eine digitale... In einer Repräsentation. Ja. Man präsentiert halt einfach das, was ihr könnt. Mhm. Ich würde gerne testen, ob noch irgendwas anderes anwesend ist, außer uns dreien und die paar Icons. Dann musst du eine Matrix-Wahrnehmung-Probe machen. Das heißt, du würfelst jetzt mit Computer plus Intuition. Das sind 9. Und dein Gegner... Derjenige, der sich verbirgt, sollte da irgendjemand sein, würfelt dagegen. Ganze 3. Hervorragend. Dann hast du einen mehr als der Mensch, der sich, beziehungsweise die Persona, die sich hier verbirgt. Und du stellst fest, dass da jemand ein Sleaze-Programm laufen lässt. Oh, und so außen wie die Wand. Der tarnt sich quasi als Wand, aber du machst quasi einen virtuellen Schritt zur Seite. Und siehst, dass die Wand dreidimensional wird. Also das ist quasi die Persona einer Paper Mario, die sich davon abhebt. Und das ist eine anthropomorphe Spinne. So eine 6-gliedrige plus 2 Füße Kreatur, die so einen Ausschnitt des Weltalls als Gesicht trägt. Dann lasse ich die Info doch der 17 direkt zukommen. Ja. Ob er die wahrgenommen hat. Ja, falls nicht, da ist sie. Ja, also ist eine Persona, das kann ich dir sagen. Also du kannst ja mit deinen Erfolgen Sachen erfragen. Mhm. Die einzige, die jetzt halt relevant ist, beziehungsweise das, was als erstes relevant wäre, ist deine Persona. Mhm. Also sie ist ein anderer Nutzer. Die 17 weiß jetzt auf jeden Fall auch Bescheid. Jawohl. Kann sie dennoch noch nicht anvisieren, aber registrieren. Dann wissen wir schon mal, dass wir nicht alleine hier sind. Jawohl. Okay, ihr kommt an einer Tür an. Es gibt halt so einen Gang dahin, also der ist in dem eigenen Teil des Korridors. Da ist ein Schreibtisch vor, da sitzt ein Typ dran und der liest gerade offenbar ein virtuelles Heft, der blättert hin und wieder mal so gelangweilt. Sind wir ungefähr auf dem Plan? Hier. Weil das Haus hier war selbst aufgebaut. Hayes hat euch jetzt direkt, weil ihr es wolltet, zur Sicherheitszentrale gebracht. Auf der gleichen Etage ist ebenfalls das Büro, in Anführungsstrichen, der Spinne. Ja, dann müssen wir da ja hin. Ne? Ja, aber war das unser Job? Also ihr sollt sowohl die Sicherheit unter Kontrolle bringen, als auch die Spinne übernehmen. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Dann, was sagt Hayes? Standardfrage. Hayes läuft hinter euch her. Also, sehr gut. Wir sind ja gesagt, vorne rechts durch die Tür, da ist das Büro der Sicherheit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu und wenn der Wachmann auf uns zukommt, sehen wir alle so nah dran an ihm, wie es geht. Die logische Reihenfolge wäre natürlich erst, die Spinne auszuschalten. Und danach oder gleichzeitig, ja, das könnt ihr ja problemlos herausfinden. Und dann gleichzeitig die Sicherheit, weil die Spinne überwacht ja die Kamera. Gut, aber ich dachte, wir laufen jetzt auf den zu und der sieht uns schon. Nee, oder? Ihr könnt theoretisch, ihr habt nur durch die Glasscheibe der Trenntür Büro der Sicherheit gesehen. Und dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass wir beides gleichzeitig. Nee, ich dachte, wir laufen jetzt in diesem Gang, wir laufen auf diesen Tisch. Nein, der steht und da gibt es nichts anderes außer diesen Tisch mit dem Typen. Nein, ihr habt noch alle Freiheiten, die ihr möchtet. Also, geil. Tja, mach ich mir erstmal obenrum frei. Also da müssen wir irgendwie rein. Müsste wohl ins Büro der Spinne, beziehungsweise ins. Und das ist auch verzeichnet im Büro, im Gebäudeplan. Es ist aufgrund der Energie. Ihr habt tatsächlich einen überraschend detaillierten Bauplan dieses Gebäudes. Also es ist nicht nur Grundrissskizzen, sondern ebenfalls Energieleitung, Wasserverbindung, macht mich das irgendwie. Ja, wie sagt man? Suspicious so, weil der Plan auf so gut ist. Macht dich das suspicious? Ich weiß nicht, ich habe hier, kann ich da dieses komische Judge Intentions irgendwie machen? So, indem ich das reflektieren lasse, was der Typ uns so gesagt hat, der uns den Plan gegeben hat. Es ist ja in dem Sinne keine Intention. Also ihr habt einfach nur einen außergewöhnlich detaillierten Gebäudeplan. Du wirst ja jetzt nicht verwundert tun, nur weil die anderen mal vorbereitet sind. Doch, kann ich. Nach den ganzen anderen scheiß Runs, die wir hatten, das ist echt unser Standard. Das ist verdächtig. Das war ja damals. Da waren alles eben. Früher war das alles so. Was heißt denn davon, wir beide nehmen jetzt den Sparks und My Lady nimmt den Haze und schaltet die Sicherheit aus. Cool. Das sind mehr so auf Beschäftigungstherapie und wir sind ja mehr auf, wenn er uns sieht, müssen wir ihn ausschalten. Wer geht hier so mit? Ich gehe mit zur Spinne. Du mit mir und mit Sparks. Weil zur Spinne. Sparks ist ja der muss hier replacen, ja. Da kommen wir so gleichzeitig hin. Ja, natürlich. Also wie gesagt, aus dem Plan geht hervor, Büro der Spinne ist gewissermaßen hinter der Sicherheit. Das heißt, man muss durch das Sicherheitsding, da muss man eine Sicherheitssperre, um eben halt in das Büro der Spinne zu kommen. Das ist quasi eine der bestgeschützten Räume dieses gesamten Krankenhauses. Bereite ich. Aber... Ja. Ihr habt dankbarerweise einen Zugang, also aufgrund der Pläne, über Kabelschächte, die in der Decke langlaufen. Na dann. Die ihr durch mehrere Büros zugänglich habt. Dann nehmen wir die. Ich wollte gerade sagen, ich bereite dennoch mal so eine Portion Sprengstoff vor. Ja, aber wir müssen jetzt zu dem Büro, wo wir das machen. Und dann sagen wir über Comlink Bescheid, wenn die Sicherheit ablenken soll. Ja, gut. Und ihr wartet quasi in der Zwischentür. Wunderbar. So. Der Besserwisser ist bei denen. Was? Den hast du jetzt bei mir gelassen? Ja. Das werde ich mir merken. Sparks bringt euch editierenderweise, also er kümmert sich quasi darauf, jetzt wo ihr Zeit habt, letztlich tatsächlich, also signifikant viel Zeit, aber es um diese Uhrzeit, also es ist jetzt geht auch kurz vor 12 zu, ist ja auch niemand. Also es ist halt, wie gesagt, Verwaltung und eben die Sicherheitszentrale, sonst ist hier nichts von Relevanz. Und bewegt sich also Richtung des nächsten Büros, das Zugang zum Kabelschacht hat. Und editiert auf dem Weg dahin, die Kamera so zu drehen, dass ihr mehr oder minder problemlos durchkommt. Ich brauche dann noch einen Sneakwurf von euch Anwesenden. Von dir nicht. Ja, ist mir schon klar. Warum haben schon so viele Würfel? Wie war das noch mit hier und Leute, die nicht. Kannst du mal hier deinen Erfolg ausdenken? Pass auf. Zwei Erfolge. Mit 7 Würfeln hat Sparks genau 3 Erfolge. Ich kaufe mir neue Würfel. Ja, schleicht ihr je nachdem darauf bedacht, dass keine Kamera euch im entsprechenden Winkel kriegt und Sparks editiert eben. Das ist ganz lustig zu sehen, dass wenn ihr auf eine Kamera zugeht, dreht sich die Kamera in die andere Richtung. Ihr stellt euch unter die Kamera dreht sich zurück und ihr geht weiter. Weißt du warum? Weil er so hässlich. Wie dem auch sei, Sparks bringt euch dann in dieses Büro und die Tür. Das heißt, wir sind jetzt vor der Tür, wo die Spinne hinter sind. Ganz genau. Nee, vor dem Büro. Schächte gehen. Richtig. Punkt zur Spinne zu kommen. Oh, doll sind wir noch nicht. Okay. Collector, du hörst nicht zu. Ja, dann Sprengstoff. Soll ich das mal dir? Kannst du irgendwas da drin sehen? Sind da Kameras? Siehst du irgendwas da drin mit Kameras? Im Büro, die sind normalerweise nicht überwacht. Also zumindest aufgrund des Gebäudeplans ausgehend jetzt. Und er bringt ihn halt nochmal ins AR-Feld. Haben wir eine Info, wie viele Leute da drin sein sollen oder sowas? Also, kommen wir da einfach so an den Schacht oder müssen wir die Tische hinstellen? Wir müssen halt ein bisschen. Ja, dann bauen wir erstmal ein bisschen um, oder? Innendekoration, wir müssen erstmal durch die Tür. Ja, also ich nehme auf jeden Fall schon mal mein Messer in die Hand. Max-Schloss. Warum? Die Tür ist verschlossen. Welche Tür? Zum Büro, wo der Kabelschacht drin ist. Ah! Jetzt hätte ich das nicht gerade gefragt. Und jetzt? Jetzt muss die Tür aufmachen. Ich habe einen Max-Schloss-Knacker. Ja, deswegen frag ich. Ach so, deshalb guckt er dich. Dann mach doch mal was mit deinem tollen Gerät. Also ich möchte sagen, ich habe schon mal mein Messer in der Hand so verdeckt. Ja, das kannst du vielleicht noch benutzen. Locksmith plus Agility. Wir müssten mir jetzt erstmal die Verkleidung des Max-Schlosses ab. Erstmal, ja, ich habe Agility habe ich ganz hoch, aber ich habe keinen Locksmith. Ich auch, so geht's mir auch. Du hast doch Locksmith, oder? Jumping Jack. Nein, hab ich nicht. Jemand hat oder was mit Schlössern. Ich wollte doch gerade sagen. Ja, ich habe diesen Knacker gekauft. Dafür war noch Geld, aber es war kein Geld. Ja. Wert. Ich habe Sprengstoff. Nee, das nee, den für Skill. Schlösser. Ja, habe ich den echt nicht. Okay, da muss irgendwer ausweichen. Ja, ja, wie funktioniert das mit aus? Ihr müsst würfeln. Was? Agility minus ja, Nackenkreide. Ich habe Agility 6 normalerweise. Ich auch. Ja, dann können wir beide probieren. Ja, ihr könnt euch gegenseitig helfen. Könnt auch mich das machen lassen. Und geht genauso gut. Lass mal zusammen davor und gucken, wie das so klappt. Ja, geil. Dann haben wir 5 Team Erfolg. So zwei Liebe. Haben wir nicht noch jeder dieses ein Level des Max-Schloss-Knacker? Nee, ihr müsst erstmal die Verkleidung abmachen. Das ist rein mechanisch auf. Ja, ihr könnt auch abschlagen oder so. Aber, nein, mach ich einfach ab. Ach, das ist ein Extended-Test. Hervorragend. Wollen wir erstmal würfeln? Einer muss führen und der andere darf unterstützen. Ich unterstütze mal. Das heißt, du darfst es nochmal würfeln. Jeden Erfolg, den du hast, gibt dir noch zusätzliche Würfel und erhöht dein Limit. Auch mit Agility minus 1. Genau. Dann kriegst du nochmal 3 drauf. 3 Würfel. Darfst du mal 3 Würfel ziehen, genau. Ja, hilft gar nichts. Wenn ich jetzt versuche? Möchtest du dann unterstützen? Auf jeden Fall. Okay. Noch 2 Würfel. Ja, einer. Was machen denn die so lange? Schrauben an dem scheiß Schloss rum. Ich werde ungeduldig. Okay, jetzt dürft ihr nochmal. Ihr habt schon 3 gesammelt und ihr braucht noch ein paar. Nochmal mit 5, oder was? Du hast angefangen, daher, wie gesagt. 2. Ja, nach 10 Minuten ist die... Nice, was machst du denn heute Abend noch? Ist das, ihr da flirtet, ne? Mit dem doch nicht. Ja, und ach, jetzt? Ja. Schloss auf? Nein, nur die, Verkleidung, nicht die Verkabelung. Die Verkleidung. Guck mal auf die Uhr, hatten wir einen Zeitplan, das war das Ding unser. Moment, hier. Geil. Hammer. Jetzt. Ich meine, da sprückeln sie dann mit dem Messer. Plöpp. Ob das abgeht, ich weiß nicht, ob das abgehen sollte. Ja, also wie gesagt, ihr habt nach Mühe und Not habt ihr die... Quatsch, wir haben 9 Minuten gegoogelt. Ja. Richtig. Ach, so ein Scheiß. Ja, das müsst ihr alles... An sowas müsst ihr denken. Ne? Also für da kann ich nicht komplett nachdenken. Also ihr könnt auch so digitale Pläne und so ein Kram dazuschalten. Wie sieht das aus? Sowas. Kann ich auch, ja. Wenn ihr ein Werkzeug habt, müsst ihr das reinrechnen, wenn ihr so digitale Pläne zuschalten wollt, eine Matrix-Suchprobe, sonst was. Das geht grundsätzlich alles. Okay. So, wie kriegen wir denn so ein Schloss auf? Du hast so einen Öffner, oder? Ja, Level 3 war das. Hervorragend. Dann würfelst du jetzt damit. 3 Würfel? Nee, plus nochmal 3. 2? Das ist verdoppelt. Also Stufe mal 2. Ah. Soll ich da reinwürfeln mit mehr Glück? Jawohl. Gar nicht. 3 Treffer. Na, guck, hervorragend. 3 von 6 ist gut. Also, du hast die entsprechenden Verbindungen eingesteckt. Das ist sogar so ein größeres Gerät. Lässt da eben dann die Keyswing-Sequencer durchlaufen. Das blip, blip, blip, blip, blip. Und das Türschloss schnappt auf. Das hat jetzt nur ein paar Sekunden gedauert, tatsächlich. Super. Ich hasse diese neuen modischen Schlösser. Die sind immer so gut gesichert. Aber wenn ihr da mal dran bist, geht's. Dann geht's. Möchtet ihr das Ding wieder draufschrauben? Auf jeden Fall möchten wir es draufschrauben. Das ist so eine Trick-Quest-Spiel. Möchtet ihr diesen Herzmonitor anschließen? Nö, dauert vielleicht wieder 10 Minuten. Also, wenn du jetzt mit der einen abgebrochenen Schraube. Ja. Also erstmal aufblasen und nachher, wenn noch Zeit ist. Ja, klar, bei der Flucht, wenn wir die Patronenhülsen alle wieder aufsammeln. Richtig, genau. Ihr habt ja alles nur Caseless Ammunition. Da ist jemand mit uns im Team und der hat so ein brennendes Etwas dabei. Der ja, guckt auf so ein Schloss. Ja, aber wir machen die Tür hinter uns zu, ne? Also erstmal gucken wir natürlich, dass keiner drin ist, wirklich. Ein stockdunkles Büro. Geil. Dann machen wir die, also schalten wir auf Thermovision und dann machen wir mal die Tür zu. Und Overlay des Plans und da ist bestimmt ein Pfeil, wo wir rein müssen. Ja. Nice. Hinter einem Schreibtisch, hinter der Wandverkleidung. Sauber, so machen wir. Ja, machen wir das. Schrauben, oh nein. Erstmal ein paar Tische davor. Auch, ist das oben? Ja, also beziehungsweise in der Wand und dann klettert ihr nach oben. Ja, dann machen wir ein paar Tische davor. Stapeln schön. Ja. Der Sparks muss ja aber mitkommen. Ja. Ihr räumt raus und nehmt die Wandpaneelen ab. Wie möchtet ihr vorgehen? Du gehst vor, dann krieg ich nicht die Schüsse ab. Ja. Du heißt Collateral. Deswegen haben wir dich mitgenommen. So. Und den Sparks, den nehmen wir hinten dran. Ja. Wenn dann der Drehstuhl frei ist. Wir, okay, sag, ja, okay, ich gehe vor. Wie machen wir das denn mit der Spinne? Also kann ich einfach ausknocken oder musst du irgendwas übernehmen vorher, damit das nicht auffällt oder keine Ahnung? Also runterspringen, ausknocken, könnte funktionieren. Die Spinne ist die ultimative Sicherheitseinrichtung. Eventuell gibt es noch irgendwelche Offsite-Security-Hacker, die angestellt sind, um das Ganze zu überwachen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir die Spinne hochjagen, alles abgedichtet wird auf so ein Secure-Mode? Hochjagen? Nein, wenn wir sie töten. Ja, also je nachdem, wie schnell das passiert. Also wie gesagt, sofern sie die Möglichkeit hat, noch aktive Protokolle zu starten oder ähnliches oder einen Alarmruf loszuschicken. Okay, das heißt, wenn wir sie töten, dann passiert nichts, weil sie kann nichts Lockdown. Nicht unbedingt die feinste Art, aber ums Machen dann sind es vermutlich eklig, aber sinnvollerweise auch vom Rumpf drin. Mhm. Highlander-Style. Denn es kann nur eine Spinne geben. Dann gehe ich mal vor. Ich kann auch Handgranaten werfen, du kannst Plastiksprengstoff nehmen, denn? Aber wir wollen es ja noch eins. Also wir können bis zum konstanten Funkkontakt. Kannst du gerne anfragen. Wie lange soll das denn noch dauern? Ja, wir sind jetzt. Was, ist dein Essen schon durch oder was? Noch nicht. Ja, wir sind gleich so jetzt hinter der Glasscheibe und wartet. Wir krabbeln jetzt durch und sind in was? Ihr könnt schon mal in Stellung gehen. Ihr müsst durch so einen schmalen Gang. Also, okay, wir müssen durch einen ganz schmalen Gang. Ihr könnt schon mal in Stellung gehen. So in 5 Minuten, gehen wir euch durch, wenn wir kurz bevor wir die Schüsse abfeuern. So, dann machen wir eine Perception. Perception war jawohl. Das ist ja völlig prozessorientiert und nicht lösungsorientiert. Intuition. Achso, ja, macht Sinn. Einer. Es reicht zumindest, um zu sehen, dass rechts in deinem peripheren Sichtfeld 2 Sicherheitsleute von der rechten Seite in Richtung Sicherheitsoffice gehen. Also kommen nicht an euch vorbei, allerdings sie haben jetzt eure Tür quasi im Rücken und es ist übrigens ein Troll und ein Mensch, so wie es aussieht. Und unterhalten sich freundlich und gehen Richtung Office. Der Wachmann grüßt die zwei, gehen in Richtung Tür, macht die Tür auf, der schreibt irgendwas in sein digitales Feld da und die Tür geht wieder zu. Dann verhalten wir uns mal ruhig. Schön geschmeidig. Ich bin die Wand. Ansonsten immer Mahlzeit, kannst du machen. Mahlzeit. Was? Mittag? Ja, Mahlzeit. Ja, Mahlzeit ist immer gut. Mahlzeit ist immer gut. Er kriegt vor. Du, okay, also ihr habt jetzt ein bisschen Zeit damit verbracht. Wie möchtet ihr die Wandverkleidung entfernt haben? Effektiv oder unauffällig? Unauffällig, weil sonst hört ihr das noch. Versuch's vorsichtig. Wenn es mir zu lange dauert, wäre ich einfach rabiat. Ja, also wie gesagt, du bist halt schon ein bisschen beschäftigt. Also so 3, 4, 5 Minuten brauchst du schon, bis du die ganzen... Ist keine Marktschlossabdeckung, aber. Ja, eine Abdeckung. Ja, Abdeckung lösen. Sind so Zwischenwände und dann du stehst vor einer etwa nur 40 cm hohen und eine ins Dunkel gehend unbekannten langen Kabelschachtzugangsluke. Mhm. Und ja, öffnest die Luke, siehst eben halt einen ganzen Strang von Kabeln und hast aber dennoch ausreichend Platz, um da durchzubrechen. Okay. Kann der Sparks, kannst du gucken, dass da keine Fallen, wie auch immer sind. Was auch immer man da aufbauen kann durch. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, allerdings bezweifle ich, wobei das ist nur right out of my ass, dass sie hier in einem eher Low-Security-Bereich und in einem Krankenhaus jetzt Luftdruckscanner und Ähnliches eingebaut haben. Okay. Und die Spinne selbst kann sich nicht irgendwelche Netze vors Gitter legen oder keine Ahnung. Also theoretisch schon, allerdings bezweifle ich, dass das passiert ist. Dann hoffe ich mal, dass du richtig liegst. Und ihr kriegt. Es ist übrigens ziemlich warm in diesem Zwischending. Alle ganz kräftig anzuschwitzen. So. Jetzt brauche ich noch einen Sneaking Wurf, weil ihr kriegt nämlich genau über die Security. Sneaking. 1, 2, 3. Alle drei? Nein, ich muss noch. Sparks hat 4 sogar. 5. Der Jack 1, 2, 3. Hervorragend. Denn laut eurem Plan seid ihr nun genau über der Sicherheitszentrale. Ja, dann schleiche ich langsam auf. Sehr langsam. Und beziehungsweise, wie heißt das? Du warst doch beim Bund. Wie heißt das, wenn man sich auf den Bauch robbt? Feiglich? Ich war nicht beim Bund. Du warst nicht beim Bund. Feiglich. Dann haben sie sich bei der Polizei genommen. Das ist der Sinn, denn du gehst eigentlich zum Bund. Ach so, damals musst du. Wenn du mindestens 2,5 Jahre Dienst machst, dann musst du nicht. Guck an. Okay. Wie heißt das nochmal? Robben? Gleiten? Ich habe keine Ahnung. Ich meine schon. Mach die Polizei nicht. Wir gleiten nicht, wir kommen und schießen. Wir sagen, jetzt schießen wir für den Abend. Also auf den Bauch robbend, so schneckenmäßig, gleitet ihr über den Boden des Schachtes und blickt dann zu euren Füßen. Das ist so eine Öffnung, die kann man halt aufschrauben. Dann würdet ihr in den Raum des... Ja, aber fürs einfache Aufschrauben brauche ich... Ist das hier das Handwerkerspiel oder was? Ja, das ist eine Handwerkersimulation. Also so eine Öffnung wie bei hier, ich sag Box mal... Box des Crewmeister. Was dann so aufschwingt. Nee, mit dem Posten 1, wo du herabgelassen wirst. Nur, dass es kein Gitter ist, also es ist nicht durchsichtig, weil es ist ja Quatsch. Ne? Also es ist halt nur so eine Zugangsluke, falls man halt kaputte Kabel austauschen muss. Du hältst mich fest, ich hätte mich an den Beinen runter. Super. Ja, und dann lasse ich es los, das letzte Stück. Oder? Ja, platsch. Folter. Das kennt ihr ja schon. Okay, ja. Ihr schraubt das Ding auf und ihr blickt in diesen Raum. In der Mitte eines schwach beleuchteten und metallverkleideten, etwa 20 Quadratmeter großen Raumes, erhebt sich ein stählerner Sarkophag oder ein aufrecht stehender Kokon, aus dem dicke, schwere Datenkabel ragen. Ist er da drin? Auf dem Lokus. Gut, dass du Sprengstoff mit hast. Hast du eine Kamera? Also hast du eine Bildverbindung in deinen Kontakt? Ja, ja, die habe ich extra eingebaut. Möchtest du per Bildverbindung das Bild des Raumes mit der Gruppe teilen? Auf jeden Fall. Aber mindestens mit Sparks, weil der soll mir sagen, was das für ein Ding ist. Kann ich ihm das nicht auch so als Display, so als Message anzeigen, weil ich nicht reden muss? Ja, du kannst eh über Comlink reden, ohne das laut zu sagen. Klar. Still kommunizieren. Dann frage ich ihn mal, was das ist. Oder wo die Spinne in diesem Raum ist. Oh. Das war nicht im Plan. Nagel mich jetzt nicht aufs Modell fest, aber das ist eine sogenannte Panic Box. Da steigt man ein und ist ziemlich sicher und hat zudem Zugriff auf jegliche House Security. Und das macht man standardmäßig, ja, nicht nur, wenn man Panik hat bei Panic Box? Nee, also wie gesagt, das ist so eine Art ersetzt so einen normalen Schreibtischarbeitsplatz und das ist eben halt eine etwas sichere Variante des Ganzen. Also das hat man auch in Low-Level Security. Eher ungewöhnlich tatsächlich, aber nichtsdestotrotz werden wir uns wohl durcharbeiten. Ich melde mich auch über Comlink und frage, ob das nicht einfach nur ein Klo ist. Vielleicht ist der aufs Klo. Ja. Ich frage mal, ob die einen Arzt brauchen. Ja. Braucht ihr einen Arzt heute? Wie kriegt das denn? Ich möchte nicht sagen, ja, aber vermutlich ist er da reingestiegen, als irgendwie so ein Arzt auf einmal irgendwie Stromschläge. Das heißt, wir kommen von der großen Spekulator. Also es gibt auf jeden Fall irgendwo, allerdings kann ich, wie gesagt, und er sucht eben halt, ja, also wir werden wohl noch etwas suchen, werden wir wohl auch eventuell einen externen Öffnungsmechanismus finden, denn sollte eben Die Spinne einen tödlichen Zwischenfall erleiden, muss man sie auch irgendwie wieder rausholen können. Allerdings. Das heißt, er muss auch nicht unbedingt in diesem Raum sein, der Knopf dafür? Oder? Naja, meistens sind direkt an der Kanzel. Allerdings, das verkompliziert die Angelegenheit. Verbinde Sauerstoffzufuhr mit Enddarm. Ein Rohr. Ja, weiß er denn dann direkt, dass wir in dem Raum sind, wenn wir das Weibel reindroppen? Oder können wir, wenn wir das langsam auf dem Boden... Die Kameras kann ich übernehmen, das sollte kein Problem sein. Oder man fällt ihm auf, dass die Kameras in seiner Hütte... Ich stelle die einfach auf Loop. Das ist, da sich da drin nichts bewegt und er guckt immer nochmal auf das Bild, ist ja niemand anwesend. Dann mach das doch mal, da können wir uns da reinschleichen. Ja, und das tut Sparks. Übrigens, diese Schiebetür da hinten, also diese Schiebetür geht in die Sicherheitsabteilung. Ist die Tür gelockt? Wahrscheinlich. Kann Spaß das prüfen? Ja. Also. Er nimmt die Hand und macht mal einen Bewegungssensor so und dann... dann geht die Tür auf und... ja, oder? Nein! Ihr steht in der Sicherheitszentrale. Cool. Schleichen wir mal zu diesem Pod und versuchen... Ja. Versuchen wir mal da den Knopf zu finden. Also, Comlink kommt nochmal. Bitte nicht kaputt machen, könnte schwierig sein, ansonsten Zugang zur Gebäudesicherheit zu bekommen. Dann lasse ich den Gedanken mit dem Sprengstoff fallen. Ich hab das Lass bitte nicht den Sprengstoff fallen. Nein, nein, nur den Gedanken. Ich selbst nicht fest. Nicht verwechseln. Nicht verwechseln. Pin wegwerfen, Handgranate halt. Oh ja. Also. Wie geht das Ding denn auf? Frage ich immer, dass ich halt direkt davor stehe, ja, wenn er. Also schiebt sich quasi so nach. Also schiebt sich nach unten, diese Schiff. Okay, oh, gut. Ich wollte nur wissen, dass ich nicht die Tür in die Fresse kriege, wenn das Ding auf einmal aufspringt. Nein, also es schiebt sich quasi so, also die Seitenteile öffnen sich, das fällt dann so nach unten. Okay, Astral hilft einem da auch nichts, wenn man da reinguckt, oder? Ja, ja, doch. Also dann sieht man halt, dass der Typ da drin sitzt. Ja, aber okay. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, ihr beiden versucht, das Ding zu öffnen und sobald es aufgeht, schnapp ich mir den Typen. Okay. Lock ich ihn aus. Schießen, oder? Messer. Habe ich ja schon immer griffbereit gehabt, seit drei Runden. Einfach Sprengstoff ins Gesicht drücken. Dürfen wir ja nicht. Die Glühe ja kaputt. Ach, ja, und dann. Entschuldigung. Ja. Das wäre dann doof. Ich habe auch ein Trauma-Patch mit, aber egal. Oh! Sparks ist noch kurzfristig beschäftigt und bringt sich sucht einige Öffnungsmechanismen und sowas dieses Systems raus. Also er sucht eben nach den Öffnungsmechanismen der Kanzel. Doktert da so dran herum. Und schließt quasi die Kanzel kurz. Zählt da quasi 3, 2, 1 und die Seitendinger gehen auf und die Kanzel in der Mitte sinkt nach unten. Ja, sobald ich da irgendwie die Lücke sehe, die ich brauche, geht halt das Messer da rein. In den Schädel. Was ich halt zuerst sehe, wenn das da von oben praktisch so langsam aufgeht, dann kommt die Öffnung da rein. Der merkt ja das irgendwie. Deshalb muss er so schnell wie möglich. Der wird bestimmt ganz aufmerksam in der Luft rankommen. Und eine Frau sitzt, also hat so ein schmuddeliges T-Shirt an und so eine einfache Jeans. Das siehst du soweit. Und die ist eben halt so in diesen Sessel quasi eingebunden. Also sieht so ein bisschen aus, als wie eure Kranken, die sind eben vertikal. Die Arme liegen also in recht bequemer Position, also dass es halt nicht anstrengend ist und dauert quasi in dieses Ding reingebunden zu sein. Und zu Datenboxen und ähnlichem. Also in der Kanzel ist tatsächlich einigermaßen viel Platz. Es hat auch die Augen geschlossen und sitzt da quasi. Ja, ich würde sagen, ich töte ja einfach. Okay. Also die wehrt sich ja auch nicht, ne? Treffe ich oder muss ich würfeln? Nö, die hat wahrscheinlich gerade noch so einen Kanzel öffnet und dann Tür auf, hoch, zack. Ja, richtig, genau. Brauchst noch gar nicht groß würfeln, die kann noch nicht mal ausweichen, daher. In dem Moment habe ich überkommen, natürlich Bescheid gesagt, dass die anderen jetzt auch anfangen sollen. Okay. Attacke! Ja, die Tür öffnet sich und Hayes fragt noch, bevor ihr losgeht, okay, was ist der Plan? Halt, bleib mal. Ist das die Sicherheitszentrale, die direkt vor unserer Tür aber auch ist, ne? Von unserem Raum aus jetzt gesehen? Ja. Und da sitzt dann halt auch noch voll drin. Oder? Da sitzt, also das ist quasi der Pausenaufenthaltsraum, das sind die Büros, sonst haben die quasi Pause, da ist halt auch Waffenschrank und der ganze, das ganze Geraffel, was halt in unserer Sicherheitsabteilung drin ist. Das ist doch super. Da kriegt jetzt der Doc die Anweisung, da hinein zu marschieren und alles Platz zu machen. Ja, also richtig großen Kampf bauen, okay. Ja. Grundsätzlich können wir das natürlich auch, wie gesagt, wir können durchaus damit rechnen, dass die Herren und Damen, die da drin sind, nicht unbedingt kampfbereit sind. Daher, wir könnten sie theoretisch ruhig ausschalten, was die ganze Sache vereinfachen würde. Sehr gut. Granate rein. Kommt ein Doktor mit brennenden Händen rein? Wie ruhig ausschalten, würde ich das verstehen. Also, wir haben jetzt mit Krankenhaussicherheit zu tun, das sind keine Elite-Truppen. Also, wenn wir denen eine Wurm vor die Nase halten, werden sie wahrscheinlich physisch stiller. Ja, aber wir müssen ja auch mal wieder hier raus irgendwann, dann sind die ja immer noch da. Ja, vielleicht können wir die auslocken, theoretisch. Bitte keinen, mich noch mehr töten. Ich glaube, das macht nur... Sag ich, werde ich das Messer abwischen. Sie könnt theoretisch auch von der anderen Seite rein. Das wäre der Plan, ja. Ich wollte erstmal warten, was sie jetzt machen, aber ich würde dann da auch mithelfen wollen, aber ich würde jetzt keinen töten wollen. Vielleicht kann ein Feuerdämonwesen auch einfach... aussehen wie ein Feuerdämonwesen. Ja, einfach ganz lässig rein. Mit so einem brennenden Block hinter dir. Genau, wir gehen einfach da rein. Auf den, also er geht jetzt, also die Türen öffnen sich und der Herr hinter der Sicherheits, hinter dem Schreibtisch sitzt immer kurz hoch und stutzt. Ruft euch immer so über die 30 Meter oder was. Abend. Hallo. Ihr geht dann halt langsam auf ihn zu. Ein älterer Herr übrigens am Schreibtisch, der ist so 57 geschätzt. Mensch, begrüßt sich auf Chinesisch. Haben Sie sich verlaufen? Nein. Wir sind hier goldrichtig. Wahrscheinlich haben sie, der rutscht eben halt so, also hat ein leichtes Bäuchlein und so, und er rutscht dann eben halt so in seinem Sessel zurecht und deutet so oft auf die Anzeige auf der neben der Tür. Sie sind in der Sicherheitszentrale. Ich glaube, sie müssten noch nach unten. Also beugt mich da mal so ein bisschen vor und mach noch Batsch, Batsch auf die Wange. Wir gehen jetzt in den Aufenthaltsraum, damit ihnen nichts passiert. Und ist etwas verwirrt. Ich gebe mal so den Blick auf den Arzt frei. Nichts. Der Doktor ist etwas ungehalten. Also du trittst also quasi so einen Schritt zur Seite. Ja. Und was soll denn der Arzt tun? Das soll gar nicht, er soll erstmal noch da stehen. Also einfach nur. Ja, ja. Und er rutscht so ein Stück in dem Stuhl zurück. Nur aufstehen, keine Waffen. Dann gib mir mal ein entweder hier Intimidate, irgendwas, was du machen möchtest. Ein irgendwas. Sag ich das ins Genie. Doch, du hast irgendwie eine Gruppe genommen. Nö. Was hast du denn an Sozialfertigkeiten? An sozialen. Warte, was ich bisher erlebt habe, keine. Was soll das denn heißen? Nix. Ja, nix, genau. Impersonation, Performance. Das ist alles in der Gruppe drin, sonst nix. Gut, dann Charisma. Das Charisma. Guck mal, das ist da genug. Minus eins allerdings. Oh. So. Eins, zwei, drei. Oh. 3. Oder so. Jetzt werden wir herausfinden, ob der 57-jährige Wachmann, der drei Tage vor seiner noch nicht bekannten Pensionierung steht, ein Held ist oder nicht. Ist er nicht. Und er nimmt so die Hände nach oben und legt die Hände so auf den Schreibtisch. Und jetzt? Wir gehen, machen Fäustchen. Aufenthaltsraum. Und er schiebt sich also. Er hat Probleme. Ihr seht offensichtlich, dass der Schreibtisch, der fest im Boden verankert ist, und der Stuhl ihm aufgrund der Fülle seines Leibes Probleme machen, ihn also problemlos da rauszuquetschen. Das ist ein ziemlich erbärmlicher Anblick. Ja, der Sicherheitsgardist tippt die Zahlenkombination ins Max-Schloss und die Tür öffnet sich. Hervorragend. In diesem Podcast verwenden wir die Songs Strange Equation von Euromodulation, Cyberfunked von Xenoscapes und Electrification sowie Endless Minds von Proteus Noir. Alle anderen verwendeten Hintergrundsounds und Effekte wurden mit der Ambient Mixer Software erstellt und unterliegen ebenfalls der Creative Commons Lizenz. Der Song im Abspann ist Fistful of Concrete von Miracle of Sound. Seine Songs stehen auf YouTube, iTunes oder Spotify zum Download zur Verfügung.